Dies ist die dritte Lehreinheit zu unserem Thema, die Gemeinde, die weltweite Gemeinde und die Ortsgemeinde. In den ersten beiden Lehreinheiten dieser Serie untersuchten wir das Wesen der Gemeinde. Im ersten Teil ging es uns um die weltweite Gemeinde, im zweiten Teil um die Gemeinde in ihrer lokalen Ausprägungsform, also die Gemeinde an einem bestimmten Ort. Nun gehen wir weiter zu einer Betrachtung der wichtigsten Dienste innerhalb der Gemeinde. Ich halte es für sinnvoll, sie für diese Betrachtung in zwei Kategorien zu unterteilen: in mobile Dienste und, wie ich sie nennen möchte, ortsgebundene Dienste. Beginnen wir nun mit den mobilen Diensten. In den weiteren Lehreinheiten werden wir auch noch auf die ortsgebundenen Dienste zu sprechen kommen. Doch zunächst die mobilen Dienste. Ich spreche von mobilen Diensten, weil sie nicht an einen bestimmten Ort gebunden sind, sondern überall innerhalb der weltweiten Gemeinde tätig werden können und allen Teilen der Gemeinde in aller Welt zur Verfügung stehen. Die meisten Bibelausleger sind sich darin einig, dass die wichtigste Auflistung dieser Dienste in Epheser 4,11 zu finden ist. Betrachten wir deshalb kurz diese Auflistung. In Epheser 4,11 werden 5 Dienste genannt. Einer dieser Dienste ist spezifisch ortsgebunden, die anderen sind in erster Linie mobile Dienste. Diese Einteilung soll jedoch keine starre oder gesetzliche Kategorisierung sein, sondern eine allgemeine Unterteilung. Lesen wir nun die Auflistung von Epheser 4,11 und gehen wir anschließend die Dienste nacheinander durch. Und er, damit ist Jesus Christus gemeint, hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Anstelle von Hirten kommt auch das Wort Pastoren vor, doch die Übersetzung Hirten ist besser. Ich werde später näher darauf eingehen. Hier werden folgende 5 Dienste aufgeführt: Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer. Wie gesagt, sind die Pastoren von ihrem Wesen her ortsgebunden. Die zentralen mobilen Dienste sind somit Apostel, Propheten, Evangelisten und Lehrer. Wir befassen uns in dieser Lehreinheit zunächst mit den Aposteln. Ich weiß nicht, ob es euch wie mir ging, doch als Junge musste ich 8-mal die Woche in die Kirche gehen. Ich hatte keine Wahl. In den 10 Jahren, in denen ich schulpflichtig war, musste ich in die Kirche gehen, jeden Tag der Woche 1-mal und 2-mal am Sonntag, macht zusammen 8-mal. Und solange ich lebe, werde ich die Darstellungen verschiedener biblischer Persönlichkeiten an den Kirchenfenstern nie vergessen. Da war Jesus in der Werkstatt seines Vaters, und ich weiß noch, dass eine seiner Zehen länger war als die große Zehe. Das hat mich sehr gestört, als ich immer so dasaß und mir die Bilder ansah. Ich wäre oft gerne aufgestanden und hätte die Zehe etwas hineingeschoben, doch das ging natürlich nicht. Dann waren da noch die Apostel in verschiedenen Lebenssituationen, und sie waren allesamt als ältere Männer dargestellt. Kein einziger von ihnen war unter 50. Das ist nicht nur in den Darstellungen so, die ich als Kind sah, sondern schier allgegenwärtig. Wo auch immer Apostel dargestellt werden, haben sie wallende Bärte und langes, weißes Haar und Runzeln im Gesicht und eine leicht gekrümmte Körperhaltung. Man sieht sie und denkt sich, das ist etwas für Menschen, die auf ihr Lebensende zugehen. Das hat jedoch überhaupt nichts mit der Realität zu tun, denn ein sorgsames Studium des Neuen Testaments zeigt, dass alle Apostel, die Jesus während seines Dienstes auf Erden berief, junge Männer waren. Ich meine wirklich junge Männer, nicht einmal Männer mittleren Alters. Generell muss man sagen, dass gerade das Wort Apostel religiöse Assoziationen hervorruft, die vor unserem inneren Auge das Bild eines unangenehmen, strengen, griesgrämigen Mannes in ferner Vergangenheit zeichnen, dem man besser nicht über den Weg läuft. Von meinem Hintergrund her muss ich sagen, dass mein Bild von Gott mehr oder weniger genauso aussah. Ich weiß nicht, wie es euch geht, doch durch den Kirchgang, meine Erziehung, meinen Umgang und die Einstellung meiner Eltern entstand in mir im Wesentlichen das Bild, Gott sei ein ziemlich griesgrämiger alter Mann mit langem weißen Bart, der am Ende eines langen Gangs in einem Büro sitzt. Das Letzte, was man tun möchte, ist diesen Gang hinuntergehen, an die Tür klopfen und dieses Büro betreten. Wenn man das täte, bekäme man unweigerlich Schwierigkeiten. In meiner persönlichen Erfahrung dauerte es bei einigen dieser Bilder und Vorstellungen aus meiner Kindheit Jahre, bis sie zurechtgerückt waren. Und die meisten von euch müssen sicherlich auch etliche Korrekturen vornehmen, bis sie ein klares biblisches Bild von einem Apostel haben. Ich würde sagen, dass heutzutage 90% aller bekennenden Christen der Meinung sind, Apostel gehören ausschließlich in die Zeit vor 1900 Jahren. Sie würden nie die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass sie heute einem Apostel begegnen könnten. Ich hoffe, dass meine Ausführungen diesen Eindruck korrigieren werden. Untersuchen wir zunächst die Bedeutung dieses Wortes Apostel. Es geht auf das griechische Wort Apostolos zurück, dessen Bedeutung klar eingegrenzt ist. Es heißt, jemand, der ausgesandt ist. In Johannes 13,16 wird es in der englischen King James Bibel mehr oder weniger genau so übersetzt. Viele Menschen, die diesen Vers in der King James Version lesen, erkennen nicht, dass hier das Wort Apostel dahinter steckt. Jesus sagt in diesem Vers, also in Johannes 13,16, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandt ist größer als der ihn gesandt hat. Der Gesandt ist, ist der Apostel. Also heißt es, noch ist ein Apostel größer als der ihn gesandt hat. Die Grundbedeutung des Wortes Apostel ist also jemand, der gesandt ist, oder genauer jemand, der ausgesandt ist. In der King James Bibel, wie in einigen anderen Versionen, taucht manchmal auch die Übersetzung Gesandter oder Botschafter auf. Wir werden später noch sehen, dass diese Übersetzung Botschafter eher unglücklich und irreführend ist. Die Bedeutung des Wortes Apostel hängt eng mit einem Wort zusammen, das den Christen unserer Zeit geläufiger ist, nämlich Missionar. Das Wort Missionar stammt von einem lateinischen Verb ab und heißt jemand, der gesandt ist. Das Wort Apostel hat eine griechische Wurzel und bedeutet jemand, der ausgesandt ist. Die beiden Wörter sind sich also sehr ähnlich. Wenn man über Apostel nachdenkt, täte man gut daran, eher in Richtung Missionar zu denken. Auch wenn ich keinesfalls sagen möchte, dass alle Apostel Missionare oder alle Missionare Apostel sind. Es ist interessant, wie oft und an welchen Stellen das Wort Apostel im Neuen Testament erscheint. Die meisten Christen unserer Zeit zögern nicht, das Wort Evangelist zu verwenden. Doch dieses Wort erscheint nur dreimal im Neuen Testament. Und es gibt im ganzen Neuen Testament nur einen einzigen Mann, der ausdrücklich als Evangelist bezeichnet wird, nämlich Philippus. Es gibt sonst niemanden, von dem es im Neuen Testament heißen würde, er habe den Dienst des Evangelisten. Doch wir werden gleich sehen, dass es im Neuen Testament von 28 Personen heißt, sie hätten konkret den Dienst eines Apostels gehabt. Viele Christen kämen nie auf den Gedanken, einer heute lebenden Persönlichkeit des geistlichen Lebens diesen Titel Apostel zu geben. Als ich mein ortsgebundenes Pastorenamt aufgab und begann, im Rahmen eines Reisedienstes zu predigen, wurde ich oft gefragt, was machst du? Und ich erwiderte, ich reise und predige. Daraufhin meinten sie, dann bist du ein Evangelist. Ich antwortete, nein, ganz sicher nicht. Aber du musst ein Evangelist sein, denn schließlich reist und predigst du. Man hatte die Einstellung, dass jeder, der herumreist und predigt, zwangsläufig Evangelist ist. Wenn man nicht reist und predigt, ist man Pastor. Das war damals die ganze Bandbreite, was natürlich nicht der Bibel entspricht. Meinen Studien zufolge werden 14 Personen vor Pfingsten als Apostel bezeichnet und noch einmal 14 Personen nach Pfingsten. Die Liste mit Bibelstellen findet ihr auf eurer Themenübersicht. Gehen wir sie durch, weil wir ziemlich viel daraus lernen können. Zeitlich gesehen war der Herr Jesus Christus selbst der Erste, der als Apostel bezeichnet wurde. Das finden wir in Hebräer 3,1. Diese Passage aus dem Hebräerbrief hilft uns, die Bedeutung des Wortes Apostel zu verstehen. Bevor wir uns eingehender mit diesem Vers befassen, möchte ich noch anfügen, dass Jesus, so wie ich es sehe, das vollkommene Vorbild für all diese zentralen Dienste ist. Er ist der vollkommene Apostel, der vollkommene Prophet, der vollkommene Evangelist, der vollkommene Hirte und der vollkommene Lehrer. In Hebräer 3,1 heißt es nun: Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses oder unseres Glaubensbekenntnisses, Jesus. Jesus wird hier als Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses bezeichnet. Das sind zwei unterschiedliche Seiten seines umfassenden Dienstes. Als Apostel war er von Gott ausgesandt worden, um in der Welt eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, die niemand andere erledigen konnte. Als Hohepriester ging er zurück in die Gegenwart Gottes, um dort all jene zu vertreten, die seinen Dienst auf Erden akzeptiert hatten. Als Apostel wurde er ausgesandt, als Hohepriester ist er zurückgekehrt in die Gegenwart Gottes, um uns dort zu vertreten. Im Johannesevangelium finden wir noch weitere Aussagen darüber, dass Jesus ausgesandt wurde. Beginnen wir zunächst mit Johannes 10,36. Ich werde den Kontext nicht erläutern, weil es zu lange dauern würde. Halten wir einfach nur die Worte fest. Jesus spricht zu den Juden seiner Zeit, die seinen Anspruch, Gott zu repräsentieren, in Frage stellen, und er sagt: Sagt ihr von dem, das ist Jesus, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat? Der Vater hat Jesus geheiligt und in die Welt gesandt. Das Wort gesandt ist dasselbe Wort, von dem sich Apostel ableitet. Der Vater heiligte Jesus, das heißt, er sonderte ihn für eine spezielle Aufgabe ab, die niemand andere erfüllen konnte. Nachdem er ihn abgesondert hatte, sandte er ihn in die Welt. Indem er ausgesandt wurde, wurde er unser Apostel, jemand, der ausgesandt ist. In Johannes 20,21 finden wir denselben Gedanken noch einmal, diesmal in Bezug auf die ersten Jünger. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, das sind die Jünger, in jenem Raum, in dem er ihnen am Abend des Auferstehungssonntags erschienen war: Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Mein Vater hat mich ausgesandt, wieder dasselbe Wort. Mein Vater hat mich als Apostel ausgesandt. Und dann sagt er: Jetzt sende ich euch genauso aus, wie mein Vater mich ausgesandt hat. Der Aposteldienst geht also auf die Jünger über. Zunächst sandte der Vater Jesus, dann sandte Jesus die ersten Jünger. Betrachten wir nun die nächste Gruppe von Jüngern. Das sind natürlich die ersten 12, deren Namen die meisten Leute kennen, obwohl ich sie, wie ich meine, nie alle zusammenbringen würde. Aber wir alle wissen, dass, während Jesus auf Erden war, 12 Apostel ernannt wurden. Ich möchte den Hintergrund dieser Ernennung und den genauen Wortlaut beleuchten, den wir in Matthäus 9,36 bis 10,5 finden. Ich erinnere euch daran, dass es im Urtext keine Kapitelangaben gab. Sie wurden im 17. oder 18. Jahrhundert nachträglich von einem eifrigen Menschen eingefügt, der meinte, er würde allen damit einen guten Dienst erweisen. Einige davon sind gut platziert, andere nicht. Matthäus 9,36. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Es werden also Menschen gebraucht, die als Arbeiter in die Ernte ausgesandt werden. Die Kapitelunterteilung verschleiert die Tatsache, dass Jesus gleich als nächstes damit begann, Arbeiter auszusenden. Das lesen wir am Anfang von Kapitel 10. Und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese. Vers 5: Diese 12 sandte Jesus aus. Wieder dasselbe Wort, von dem sich das Wort Apostel ableitet. Am Anfang von Kapitel 10 sind sie Jünger. Doch sobald sie ausgesandt wurden, wurden sie Apostel. Sie wurden gleichsam befördert. Erst waren sie einfach nur Jünger, dann wurden sie Jünger, denen Jesus eine spezielle Aufgabe gab und die er aussandte. Dadurch wurden sie Apostel. Es waren 12 Männer. Wir alle wissen, dass Judas zum Verräter wurde. Die Bibel sagt, Judas habe seinen Dienst als Apostel verloren. Deshalb erklärte der Apostel Petrus vor dem Pfingsttag, als sie immer noch im Obergemach zu Jerusalem warteten, nachdem Jesus zum Himmel aufgefahren war, dass es notwendig sei, diese Zahl 12 wieder voll zu machen. Diese Zahl musste erreicht werden. Wir lesen, dass sie aus diesem Grund eine Wahl trafen und Gott baten, diese Wahl zu bestätigen. Lesen wir hierzu kurz Apostelgeschichte 1,21. Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er, Jesus, von uns hinweg aufgenommen wurde, von diesen muss ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Beachtet, dass diese ersten Apostel Menschen sein mussten, die Augenzeugen des gesamten Dienstes Jesu auf Erden waren, angefangen mit der Taufe des Johannes, über die Kreuzigung bis hin zur Auferstehung. Sie mussten Zeugen des Auferstandenen sein und es heißt, sie hätten zwei ausgewählt, Josef und Matthias. Dann beteten sie und warfen das Los und baten den Herrn, durch das Los zu entscheiden, welcher seine Wahl wäre. In Vers 26 lesen wir schließlich, und sie gaben ihnen Lose, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde den 11 Aposteln zugezählt. Matthias wurde der 12. Apostel. Viele Menschen haben nun die These vertreten, diese Ernennung wäre eigentlich gar nicht gültig gewesen. Doch die Bibel zweifelt mit keinem Wort die Gültigkeit dieser Wahl an, ganz im Gegenteil. Im nächsten Kapitel, Apostelgeschichte 2,14, finden wir den Anfang der bekannten Pfingstpredigt des Petrus, und dort heißt es, Petrus aber stand auf mit den Elfen. Das heißt, dass die anderen 11 Apostel alle beisammen waren und jeder von ihnen als einer von den 12 identifiziert wurde. Die Bibel bestätigt also die Ernennung von Matthias und durch ihn waren es wieder 12 Apostel. Wenn man die Apostel nun zusammenzählt, hat man zunächst Jesus selbst, dann die ersten 12 und schließlich Matthias. Das sind insgesamt 14 Apostel, die vor Pfingsten ernannt wurden. Wir alle wissen, dass Jesus 10 Tage vor Pfingsten endgültig gen Himmel auffuhr. Alle weiteren Maßnahmen, von denen wir nun lesen werden, wurden nach Pfingsten getroffen. Das ist sehr wichtig. Schlagen wir erneut Epheser 4 auf, wo von diesen Maßnahmen die Rede ist. Beachtet nun, wenn wir diese Auflistung ein zweites Mal lesen, dass diese Regelungen erst nach der Himmelfahrt Jesu getroffen wurden. In Epheser 4,8 zitiert Paulus aus Psalm 68 und sagt, darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, gab er den Menschen diese Gaben. Diese Gaben werden nach einem Einschub schließlich in Vers 11 genannt. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Diese Gaben, von denen wir in Epheser 4 lesen, gab Jesus also erst, nachdem er in den Himmel aufgefahren war. Im Grunde nimmt diese Liste nicht Bezug auf die ersten 12 Apostel. Es geht hier vielmehr um Apostel, Propheten und andere, die nach der Auferstehung ernannt wurden. Der Sprachgebrauch ist klar und lässt keinen Zweifel. Gehen wir nun die Liste der Apostel durch, die nach Pfingsten ernannt wurden. Schlagen wir zunächst Apostelgeschichte 13 auf. Wir werden später noch einmal auf diese Passage eingehen, doch werfen wir schon jetzt einmal einen Blick darauf. Apostelgeschichte 13,1. Es waren aber in Antiochia, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer. Diese Männer waren als Lehrer und Propheten anerkannt. Barnabas und Simon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen und Saulus, der später Paulus wurde. In Vers 4 heißt es nun, sie, also Saulus und Barnabas, wären vom Heiligen Geist ausgesandt worden. Das Schlüsselwort ist erneut aussenden. Im nächsten Kapitel, Apostelgeschichte 14, werden diese beiden Ausgesandten Paulus und Barnabas zweimal als Apostel bezeichnet. Wann wurden sie Apostel? Als sie ausgesandt wurden. Vor ihrer Aussendung waren sie Propheten und Lehrer. Doch als sie auf Weisung des Heiligen Geistes zu einer bestimmten Aufgabe ausgesandt wurden, wurden sie Apostel. Darin ist eine Beförderung enthalten. Diese Vorstellung widersprach meinem eigenen Denken und meinem geistlichen Hintergrund. Ich hatte immer die Vorstellung gehabt, ein Apostel würde bis ins Letzte vollkommen, irgendwie vom Himmel herabschweben, Irrtümer wären ausgeschlossen, es gäbe keine Experimente, alles würde gleich beim ersten Mal perfekt funktionieren. Doch das ist unbiblisch. Es gibt viel mehr Beförderungen innerhalb der Dienste. Wir werden im Neuen Testament noch oft den Fall finden, dass jemand nicht von Anfang an Apostel war, sondern erst nachdem er sich in anderen Diensten bewährt hatte, zum Apostel befördert wurde. Das ist wirklich eine sehr vernünftige und praxisorientierte Vorgehensweise. Lesen wir nun diese beiden Verse. In Apostelgeschichte 14,4 ist vom Dienst des Barnabas und des Saulus die Rede, und es heißt: Die Menge der Stadt aber war entzweit, und die einen waren mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Mehrzahl. Um alle Zweifel auszuräumen, lesen wir noch Vers 14, als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten. Barnabas und Paulus werden hier ausdrücklich als Apostel bezeichnet. Als wir ihnen am Anfang von Apostelgeschichte 13 das erste Mal begegneten, waren sie noch Propheten und Lehrer. Nach ihrer Beauftragung und Aussendung wurden sie zu Aposteln. Das sind also zwei Apostel, die nicht unserer ursprünglichen Liste angehören. In Römer 16 werden zwei weitere Apostel erwähnt. Römer 16,7. Dieser Teil des Römerbriefs enthält eine Reihe von Grußworten und Grußbotschaften, die Paulus in diesem Brief vielen Leuten in Rom zukommen ließ, die er schon kannte. In Vers 7 werden folgende beiden Personen genannt: Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und meine Mitgefangenen, die unter den Aposteln ausgezeichnet sind, die schon vor mir in Christus waren. Diese beiden Männer, Andronikus und Junias, waren also ausgezeichnete oder bemerkenswerte Apostel. Das ist damit gemeint. Sie waren nicht nur Apostel, sondern vielmehr bemerkenswerte und allseits bekannte Apostel. Sie waren auch Verwandte des Paulus und waren schon vor ihm zu Christus gekommen. Andronikus und Junias sind also nochmal zwei für unsere Liste. Weitere Lehre zu diesem Thema finden wir in 1. Korinther 9,5. Paulus verteidigt seinen Dienst und den des Barnabas. Sie waren kritisiert und abgelehnt worden, weil sie sich nicht genau so verhalten hatten wie andere Apostel. Sie hatten in dieser speziellen Gegend keine Opfergaben genommen und waren auch nicht in Begleitung von Ehefrauen. Das ist ein sehr interessanter Vers. Ich könnte allein über diesen Vers eine halbe Stunde predigen, weil er den Vorstellungen vieler Menschen extrem widerspricht. Paulus sagt: Haben wir etwa kein Recht, eigentlich heißt es Autorität, eine Schwester als Frau mitzunehmen wie die übrigen Apostel? Mit anderen Worten, die meisten Apostel reisten mit ihren Frauen. Das ist eine sehr wichtige Tatsache, die heutzutage im Leib Christi fast ganz übersehen wird. Dann nennt Paulus noch einige spezielle Männer, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas. Mit Kephas ist Petrus gemeint. Paulus zählt also die Brüder des Herrn, das heißt die leiblichen Brüder Jesu, zu den Aposteln. Dies wird in Galater 1,18-19 bestätigt, wo es heißt: Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen, und blieb 15 Tage bei ihm. Keinen anderen der Apostel aber sah ich außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Diese Formulierung deutet darauf hin, dass Paulus, ja eigentlich jedermann, Jakobus, den Bruder des Herrn, als Apostel anerkannte, denn es heißt ja: Keinen anderen der Apostel sah ich außer Jakobus. Wenn wir wissen möchten, wie viele leibliche Brüder der Herr hatte, brauchen wir nur Matthäus 13,55 aufzuschlagen. Die Menschen, die Jesus kritisierten und meinten, er sei nicht qualifiziert, den geistlichen Dienst zu tun, den er ganz offensichtlich tat, sagten über ihn: Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Jakobus ist natürlich am bekanntesten, weil er den Jakobusbrief schrieb und mehrmals im Neuen Testament erwähnt wird. Judas schrieb den Judasbrief. Die anderen beiden sind eher unbekannt. Aber die Schriftstellen, die wir uns eben ansahen, machen deutlich, dass alle vier in der Urgemeinde als Apostel anerkannt waren. Schlagen wir kurz den Judasbrief auf. Dort sehen wir, dass sich Judas, der Autor, als Bruder des Jakobus bezeichnet. Der Brief beginnt, wie in der Antike üblich, mit den Namen, Qualifikationen und Adressen von Leuten, wenn man das so bezeichnen mag. Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus. Es ist interessant, dass kein leiblicher Bruder des Herrn nach dessen Auferstehung mehr davon sprach, ein Bruder des Herrn zu sein. Judas bezeichnet sich hier als Bruder des Jakobus, aber als Knecht Jesu Christi. Mit anderen Worten, die leiblichen irdischen Beziehungen hatten nach der Auferstehung keine Gültigkeit mehr oder waren nicht mehr wichtig. Paulus sagt ja auch, wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Mit anderen Worten, nach der Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn sind die leiblichen Beziehungen, die Jakobus, Judas und die anderen beiden Männer zu ihm hatten, nicht mehr von Bedeutung. Deshalb bezeichnet sich Judas nicht mehr als leiblicher Bruder Jesu, obwohl er es war. Er bezeichnet sich vielmehr als Bruder des Jakobus, der sein älterer Bruder nach Jesus und ein Diener Christi war. Doch wenn wir diese vier Passagen zusammenfassen, kommen wir zu dem Resümee, dass Jakobus, Josef, Simon und Judas als Apostel anerkannt waren. Das sind also noch einmal vier. Schlagen wir nun 2. Korinther 8, 23 auf. Auch hier können wir nicht auf den Kontext eingehen, obwohl er interessant und aufschlussreich wäre. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr euch vielleicht selbst damit beschäftigen. Es heißt, sei es, was Titus betrifft, er ist mein Gefährte und in Bezug auf euch mein Mitarbeiter. Seien es unsere Brüder, sie sind Gesandte der Gemeinden Christi Herrlichkeit. Wo es hier Gesandte heißt, steht im Griechischen Apostel. Ich denke, es war wirklich ein Vorurteil seitens der Übersetzer, dass sie davon abhielt, das Wort Apostel zu gebrauchen. Kein bewusstes Vorurteil, aber sie hatten einfach diese Vorstellung, dass es nur die 12 Apostel gab. Und vielleicht noch Paulus, und das war's dann. Wenn irgendjemand anderer noch Apostel genannt wurde, neigten sie dazu, dieses Wort anders zu übersetzen. Aber es gibt keinen Anlass dafür. Deshalb lautet die Stelle folgendermaßen, sei es, was Titus betrifft, er ist mein Gefährte und in Bezug auf euch mein Mitarbeiter. Seien es unsere Brüder, sie sind Apostel der Gemeinden Christi Herrlichkeit. Sie werden hier Apostel der Gemeinden genannt, weil jeder von ihnen von einer speziellen Gemeinde ausgesandt worden war. Und sie waren spezielle Apostel eben der speziellen Gemeinden, die sie ausgesandt hatten. Diese Männer werden nicht namentlich genannt, aber es wird in der Mehrzahl von ihnen gesprochen, und deshalb waren es mindestens zwei. Also Titus, der namentlich genannt wird, und dazu noch mindestens zwei andere. Dass Titus auch das Werk eines Apostels tat, entnehmen wir dem nach ihm benannten Titusbrief. Sehen wir uns das kurz an. In Titus 1,5 schreibt ihm Paulus folgendes: Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen solltest, wie ich dir geboten hatte. Mit anderen Worten, hatte er einen apostolischen Dienst, da er in jeder Stadt Älteste einsetzte. Diese Stelle und 2. Korinther 8, 23 verdeutlichen, dass Paulus und andere Titus als Apostel anerkannten. Lesen wir diese beiden Verse zusammen, haben wir Titus und noch mindestens zwei weitere ungenannte Apostel. Vielleicht waren es mehr als zwei, vielleicht fünf oder sechs, aber es waren mindestens zwei. Einer und mindestens zwei sind also mindestens drei. Kommen wir nun zu Philipper 2,25. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden. Euren Abgesandten heißt auf Griechisch euren Apostel. Wenn Paulus an die Gemeinde in Philippi schreibt, bezeichnet er Epaphroditus als euren Apostel, also als den Apostel, der von der Gemeinde zu Philippi ausgesandt worden war. Der Sprachgebrauch macht deutlich, dass man davon ausging, dass jeder Apostel von einer konkreten Ortsgemeinde ausgesandt wird. Gegenüber diesem Apostel hatte die Ortsgemeinde eine Reihe von Verpflichtungen. Paulus und Barnabas waren beispielsweise von Antiochia ausgesandt worden, Epaphroditus von Philippi und den 2. Korinther 8,23 erwähnten Apostel von nicht näher beschriebenen Gemeinden. Deutlich wird dabei das Prinzip, dass ein Apostel von einer Ortsgemeinde ausgesandt wird. Ein sehr, sehr wichtiges Prinzip, das für uns heute von Bedeutung ist. Gerade wir in den USA haben das Problem, dass es eigentlich niemanden gibt, der kompetent genug wäre, um Menschen auszusenden. Jeder reist auf eigene Faust herum und hat niemanden, der ihn ausgesandt hat und dem er rechenschaftspflichtig wäre. Das muss sich ändern. Jede Gemeinde, die einen Apostel aussandte, hatte in Bezug auf ihn eine bestimmte Autorität. Falls er sich falsch verhielt, mit der Frau eines anderen Apostels zusammen war oder Gelder veruntreute, hatte die jeweilige Gemeinde die Verantwortung dafür zu sorgen, dass seine Aktivitäten eingestellt wurden. Das ist heute in den USA wirklich ein Problem. Es gibt niemanden, der für das, was andere tun, Verantwortung trägt. Jeder kann jederzeit überall hingehen und tun, was er will. Wer sich in einer Stadt oder in einer Gemeinde durch Fehlverhalten selbst in Misskredit bringt, zieht einfach zur nächsten weiter. Für mich liegt es auf der Hand, dass sich das ändern muss. Und das Neue Testament zeigt auf, wie man das richtig handhabt. Somit hätten wir mit Epaphroditus noch einen Apostel. In 1. Thessalonicher finden wir noch zwei. Apostel zu finden ist eine echte Detektivarbeit, ein Prozess von Schlussfolgerungen und Ableitungen. In 1. Thessalonicher 1 finden wir wieder die Autoren des Briefs. In der Antike war es nichts Außergewöhnliches, dass sich zwei oder drei oder mehr Personen zusammentaten, um gemeinsam einen Brief zu schreiben. Am Anfang des Briefs erschienen sie dann alle als Mitautoren. 1. Thessalonicher 1,1. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher. Silvanus ist nur ein anderer Name für Silas. Die drei Autoren dieses Briefs sind also Paulus, Silas und Timotheus. In Kapitel 2,6 lesen wir ihren gemeinsamen Kommentar über ihren Dienst. Zitat: Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können. Sie waren also alle drei Apostel. Sie sagten, wir hätten euch bevormunden können, wir hätten Forderungen aufstellen können und verlangen können, dass ihr vor uns Katz buckelt, weil wir Apostel sind, aber das haben wir nicht getan. Alle drei werden hier als Apostel bezeichnet. Paulus haben wir bei unserer Zählung bereits berücksichtigt, somit bleiben uns noch Silas und Timotheus. Wenn man die beiden dazu zählt und genauso rechnet wie ich, kommt man auf mindestens 14 Apostel. Es könnten theoretisch noch mehr sein, weil wir ja in einem Fall eine ungenannte Anzahl von Brüdern hatten. Aber ich denke, für die meisten Menschen ist es doch eine erstaunliche Tatsache, dass nach Pfingsten 14 Personen zu Aposteln ernannt und Apostel genannt wurden. Ich denke, der durchschnittliche Baptist, damit möchte ich die Baptisten nicht kritisieren, sondern als Beispiel heranziehen, wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass nach Paulus noch jemand als Apostel bezeichnet werden könnte. Andererseits ist man mit dem Begriff Evangelist immer gleich zur Hand. Jeder könnte als Evangelist bezeichnet werden. Doch im Neuen Testament wird nur ein Mann als Evangelist bezeichnet. Daran sehen wir, wie sehr unser Denken und Reden noch durch Traditionen geprägt ist. Untersuchen wir nun den apostolischen Dienst noch etwas genauer. Wie bereits erwähnt, heißt es in Matthäus 10,1-5: Und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Autorität, das ist ein Schlüsselwort. Diese 12 sandte Jesus aus. Nachdem sie Autorität empfangen hatten und ausgesandt worden waren, wurden sie offiziell Ausgesandte, also Apostel. In Apostelgeschichte 13 heißt es, wie wir bereits sahen, in der Gemeinde zu Antiochia hätte es 5 Männer gegeben, die als Propheten und Lehrer bezeichnet wurden. Sie vereinten in sich den Dienst des Propheten und Lehrers. Dann sprach Gott, der Heilige Geist, und sagte: sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, sandten sie sie aus. So wurden sie Ausgesandte, die im folgenden Kapitel im Rahmen der Beschreibung ihres Dienstes zweimal ganz konkret als Apostel bezeichnet werden. Gerade bei Paulus finde ich es sehr interessant festzuhalten, dass er von einer Ortsgemeinde ausgesandt wurde. Seine Berufung wurde durch einen Ausspruch des Heiligen Geistes offiziell gemacht. Der Heilige Geist sprach in der Gemeinde und sagte: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Ich denke, hier ist es legitim zu sagen, dass Gott sich menschlicher Werkzeuge bediente, um Paulus in seinen Dienst als Apostel hineinzubringen. Andererseits darf man nicht vergessen, dass Paulus seine individuelle Berufung bereits empfangen haben musste, denn der Heilige Geist sagt ja in Apostelgeschichte 13, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Er berief sie nicht jetzt, sondern gab ihre schon vorher ergangene Berufung jetzt der ganzen Gemeinde bekannt. Sie hatten also schon vorher ihre individuelle, persönliche Berufung von Gott bekommen. Der Heilige Geist machte in diesem Augenblick ihre Berufung publik und legte das öffentliche Siegel seiner Autorität auf sie. Es ist interessant, im Vergleich dazu zu untersuchen, was Paulus über seinen Dienst als Apostel sagte, denn er betonte immer mit größtem Nachdruck, dass er seinen Dienst als Apostel nicht von Menschen, sondern von Gott bekommen hatte. Es hat den Anschein, als wäre sein Dienst als Apostel nicht nur einmal von seinen Zeitgenossen in Frage gestellt worden. Das ist umso interessanter, weil wir heute in Paulus einen so gewaltigen Gottesmann sehen, dass wir uns nicht vorstellen können, dass es überhaupt irgendjemand gewagt haben könnte, den Apostel Paulus in Frage zu stellen. Doch dieses Bild von ihm ist falsch. Denn im 2. Korintherbrief sagt er, seine Kritiker und Feinde würden behaupten, seine körperliche Präsenz sei schwach und seine Rede verachtenswert. Er war kein Prediger. Ich würde sagen, Petrus war ein großartiger Prediger, doch Paulus sicherlich nicht. Und viele seiner Zeitgenossen in christlichen Kreisen verachteten ihn und kanzelten ihn ab. Er war keine Predigerpersönlichkeit. Deshalb musste er von Zeit zu Zeit vehement Stellung beziehen und erklären, dass er ein Apostel war, der nicht von Menschen, sondern von Gott eingesetzt worden war. Sehen wir uns zwei Beispiele hierfür an. In Galater 1,1 beschreibt er sich selbst und sagt: Paulus, Apostel nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er lässt keinen Zweifel. Kein Mensch hat mich zum Apostel gemacht. Mein Dienst als Apostel kommt allein von Jesus Christus und Gott dem Vater. Ähnlich in 1. Timotheus 1,1. Paulus, Apostel Christi Jesu nach Befehl Gottes, unseres Heilandes, und Christi Jesu, unserer Hoffnung. Darin steckt eine wichtige Lektion, die sich nicht nur auf Apostel bezieht. Gott gebraucht menschliche Werkzeuge, doch die Autorität ist er selbst. Somit können wir sagen, obwohl Gott die anderen Leiter der Gemeinde von Antiochia, die anderen Propheten und Lehrer gebrauchte, um die Berufung des Paulus publik zu machen und ihn zu beauftragen, war sein Aposteldienst göttlichen Ursprungs. Ich denke, das kann man auf viele Dinge übertragen, die heutzutage geschehen. Obwohl die Gemeinde einen von Gott gegebenen Dienst erkennt und offiziell gutheißt, ist dieser Dienst dennoch nicht menschlichen, sondern göttlichen Ursprungs. Wir müssen versuchen zu erkennen, wie geistliche Dienste entstehen. Ich denke, das ist die Lösung für einige der Probleme, mit denen wir heute zu tun haben. Gott ruft die Dienste ins Leben, doch die Gemeinde muss sie erkennen. Hier findet eine Zusammenarbeit zwischen Gott und der Gemeinde statt. Das gilt natürlich für jeden Aspekt des geistlichen Lebens. Gott ist der Urheber von allem, aber er kann es erst in die Praxis umsetzen, wenn die Menschen mit ihm kooperieren. Im Englischen heißt die Apostelgeschichte Acts, also Taten, oder Acts of the Apostles, also Taten der Apostel. Einige Menschen sagen, sie sollte eigentlich Taten des Heiligen Geistes heißen. Doch der Heilige Geist konnte nichts tun, solange er niemanden hatte, der es tat. Deshalb bevorzuge ich den Titel Taten der Apostel. Wir wissen, dass der Heilige Geist hinter den Dingen steckt, doch wenn er keine Menschen gefunden hätte, die bereit gewesen wären, es zu tun, wäre nichts geschehen. Ich denke, das gilt für viele Bereiche des geistlichen Dienstes. Die Menschen sind die Werkzeuge, aber es ist Gott, der es tut. Wir dürfen nicht nur auf die Werkzeuge sehen, die oft schwach und fehlbar sind. Vielmehr müssen wir auf Gott sehen, dessen Autorität in ihnen und durch sie wirksam wird. Im Jahr 1964 gab ich mein Pastorenamt in einer Gemeinde in Seattle auf. An einem Sonntag nahm ich Abschied von der Gemeinde und alle waren traurig, weil meine Frau und ich nun gingen. Ganz spontan und ungeplant sagte eine der Diakone: Ich habe das Gefühl, wir sollten Bruder und Schwester Prince nach vorne bitten, ihnen die Hände auflegen und sie aussenden. Ich hatte das nicht geplant. Niemand hatte das geplant. Doch rückblickend bin ich sehr froh, dass es geschah, denn so stellte sich unsere Ortsgemeinde zu uns, legte uns die Hände auf und sandte uns aus. Ich hatte den Eindruck, dass Gott es wirklich so haben wollte. Diese Diakone waren keine gewaltigen, herausragenden geistlichen Leiter. Um die Wahrheit zu sagen, waren sie etwa 2 Jahre lang durch die Mangel gedreht worden, und sie hatten die schlimmsten Probleme durchkämpfen müssen, die eine Gemeinde treffen können. Dennoch waren sie Gottes Werkzeuge in dieser konkreten Situation gewesen. Ich denke, im Umgang mit der Gemeinde und mit geistlichen Diensten sollte man nie vergessen, dass man niemals einen geistlichen Leiter finden wird, der über jede Kritik erhaben ist. Man wird nie einen Diener Gottes finden, der keine Schwächen hat. Aber in letzter Konsequenz hast du es eben nicht mit dem Leiter zu tun, sondern mit dem Gott, dem er dient. Ich denke, die Haltung der Gemeinde gegenüber Gott spiegelt sich in ihrer Haltung gegenüber den geistlichen Leitern wider, die Gott ihr gegeben hat. Christen ehren Gott nur so viel, wie sie die von Gott gegebenen Dienste in der Gemeinde ehren. Ein sehr deutliches Beispiel hierfür finden wir in Richter 5. Hier wird berichtet, dass Barak von Gott berufen wurde, um Israel von den angreifenden feindlichen Armeen zu befreien. Baraks Berufung hing mit der Prophetin Deborah zusammen, und Barak sagte etwas, das für einen Orientalen ziemlich unangebracht war. Er sagte zu Deborah: Ich gehe nur, wenn du mit mir gehst. Damals war das eine sehr unmännliche Einstellung, und Deborah erwiderte: Wenn ich mit dir gehe, wird es nicht dir zur Ehre gereichen, denn Gott wird jemand anderen gebrauchen. Und er gebrauchte eine Frau, Jael, die Frau des Keniters Heber, um den Feind zu töten. Also gingen Barak und Deborah hin und errangen den Sieg. Sehen wir uns diese Passage kurz an. Gott hat es mir aufs Herz gelegt, euch darauf hinzuweisen. Richter 5, 23. Das bekannte Lied der Deborah, nachdem der Sieg errungen worden war. Ein Siegeslied, ein Loblied, in dem Lob und Tadel für die verschiedenen Abteilungen Israels ausgeteilt werden, je nachdem, welche Rolle sie in der Schlacht spielten oder nicht spielten. Dieser 23. Vers ist wirklich erstaunlich. Er lautet: Verfluchet Meros, sprach der Engel des Herrn, verfluchet, ja, verfluchet seine Bewohner, denn sie sind dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen, dem Herrn zu Hilfe gegen die Helden. Das ist eine sehr krasse Aussage. Verflucht Meros. Meros war eins der Dörfer in diesem Teil Israels. Es ist etwas Schreckliches, wenn ein Fluch über eine bestimmte Gruppe von Menschen ausgesprochen und in der Bibel aufgezeichnet wird. Warum wurde dieser Fluch ausgesprochen? Weil sie nicht zu Hilfe kamen, und zwar weil sie Barak nicht zu Hilfe kamen, nicht dem Herrn. Mit anderen Worten, der Herr identifiziert sich mit denen, die ihm dienen. Wer nicht auf Baraks Aufforderung reagierte und ihm nicht zu Hilfe kam, Von dem hieß es am Tag der Abrechnung, er hätte nicht Barak im Stich gelassen, sondern den Herrn. Das gilt genauso für den Leib Christi unserer Zeit. Wenn Gott einen Menschen beruft und ihn in der Gemeinde einsetzt und ihm einen geistlichen Dienst gibt, ist er Gottes Repräsentant, solange er innerhalb dieses Dienstes tätig ist. Die Haltung der Gläubigen gegenüber diesen Menschen ist der beste Beleg für ihre Haltung gegenüber Gott. Gott gegenüber können sie fromme Worte gebrauchen, doch ihre eigentliche Herzenshaltung sieht man daran, wie sie mit dem geistlichen Leiter umgehen, den Gott ihnen gesandt hat. Gehen wir zurück zu Paulus. Er musste ständig darum kämpfen, dass seine Autorität als Apostel nicht untergraben wurde. Und dennoch gebrauchte Gott ihn, wie er vielleicht keinen anderen Apostel gebrauchte, und sein Dienst wurde mehr als der Dienst jedes anderen Apostels, den wir kennen, auf übernatürliche Weise bestätigt. Das ist erstaunlich. Untersuchen wir nun das Wesen des apostolischen Dienstes. In Apostelgeschichte 13, einer Schlüsselpassage, die wir schon mehrmals betrachteten, heißt es in Vers 2, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Sie wurden also zu einem Werk berufen. Das war ihre Berufung als Apostel. Welches Werk taten sie? Ich denke, man könnte sagen, sie gingen in Gegenden, in denen das Evangelium noch nicht gepredigt worden war, brachten Menschen zum Herrn und gründeten Gemeinden, funktionsfähige Ortsgemeinden. Auf dem Rückweg ihrer Reise hinterließen sie überall dort, wo sie gepredigt hatten, stabile Gemeinden. Das lesen wir in Apostelgeschichte 14,23. Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn an, den sie gläubig geworden waren. Sie haben nicht nur Gruppierungen von Jüngern oder kleine Gebetsgruppen hinterlassen, sie gründeten geordnete Ortsgemeinschaften, die im Neuen Testament als Gemeinden bezeichnet werden. Ich denke, man kann sagen, das Werk, zu dem sie berufen worden waren, bestand darin, das Evangelium zu verkünden, Menschen zum Herrn zu führen und sie in Ortsgemeinden fest unterzubringen. Doch Apostel geben auch Gemeinden Wegweisung, die nicht notwendigerweise durch ihren eigenen Dienst entstanden. In Römer 1, 10 bis 11 lesen wir zum Beispiel, wie der Apostel Paulus an die Römer schreibt, er hätte sie nie von Angesicht zu Angesicht gesehen. Dennoch gibt er ihnen in diesem Brief mit Autorität und sehr umfassend Wegweisung und Unterweisung. Er hatte also Autorität über sie als Apostel, obwohl er zu jenem Zeitpunkt die Stadt Rom noch nie persönlich besucht hatte. In Kolosser 2 sagt Paulus dasselbe. Er schreibt an eine Gruppe von Christen in Kolosse, denen er nie persönlich begegnet war. Dennoch hatte er die Autorität, ihnen als Apostel Wegweisung und Unterweisung zu geben. Wenn man die Eingangsverse des Galaterbriefs und des ersten Petrusbriefs miteinander vergleicht, stellt man fest, dass sowohl Petrus als auch Paulus an die Gemeinden in Galatien schrieben. Sie waren nicht gemeinsam an der Gründung dieser Gemeinden beteiligt gewesen, doch als Apostel übten sie beide Autorität über diese Gemeinden aus. Ich hoffe, es wird deutlich, worauf ich hinaus will. Ein Apostel hat innerhalb des gesamten Leibs Christi Autorität über Ortsgemeinden, natürlich in erster Linie über jene Gemeinden, die direkt durch seinen persönlichen Dienst entstanden sind, aber, falls es der Heilige Geist so leitet, darüber hinaus auch über alle Ortsgemeinden. Galater 2, 7 bis 8 bestätigt dies. Zu einem bestimmten Zeitpunkt trafen sich Petrus und Johannes mit Paulus und Barnabas, um über den Inhalt der Botschaft und den Dienst zu sprechen, den Gott ihnen gegeben hatte, und einige Missverständnisse zu klären. Das gelang ihnen auch, wie wir Galater 2, 7 bis 8 entnehmen, wo es heißt: Sondern im Gegenteil, als sie, Petrus und Johannes, sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut war, ebenso wie Petrus das für die Beschnittenen, denn der in Petrus zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam. Hier sehen wir, dass Petrus das allgemeine Apostelamt für die Beschnittenen hatte, also für die Juden. Paulus hingegen hatte das allgemeine Apostelamt für die Nichtjuden, und das ging über die Gemeinden hinaus, die durch den Dienst des Petrus oder den Dienst des Paulus ins Leben gerufen worden waren. Mit anderen Worten, wenn ein Apostel wirklich von Gott eingesetzt ist, hat er eine allgemeine Autorität innerhalb der weltweiten Gemeinde, gleichgültig, ob er an der Gründung einer bestimmten Gemeinde beteiligt war oder nicht. Ich denke, das zeugt von gesundem Menschenverstand, aber es ist trotzdem gut, es von der Bibel bestätigt zu sehen. In 1. Korinther 12, 28 werden die wichtigsten Dienste innerhalb einer Gemeinde aufgezählt. Und die einen hat Gott in der Gemeinde gesetzt, erstens zu Aposteln, zweitens andere zu Propheten, drittens zu Lehrern, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Es ist klar, dass Paulus hier nicht von der weltweiten Gemeinde spricht, weil er in seiner Aufzählung die Evangelisten ausgelassen hat. Er spricht von einer Ortsgemeinde. Warum erwähnt er die Evangelisten nicht? Weil ein Evangelist als Evangelist keinen Dienst in einer Ortsgemeinde hat. Sein Dienst konzentriert sich auf die Unbekehrten, und in einer Ortsgemeinde gibt es nur Bekehrte. Das ist meines Erachtens Beweis genug dafür, dass Paulus hier von einer speziellen Ortsgemeinde spricht. Innerhalb dieser konkreten Ortsgemeinde gibt es eine spezielle Autoritätsordnung. Als erstes Apostel, als zweites Propheten, als drittes Lehrer, als viertes Wunderkräfte, als fünftes Heilungsgaben. Danach ist die Reihenfolge nicht mehr so klar vorgegeben. Das zeigt deutlich, dass, wenn es innerhalb einer Ortsgemeinde einen Apostel gibt, dieser den ersten Dienstrang hat, gefolgt vom Propheten und vom Lehrer. Dem ist ein bestimmtes Prinzip zu entnehmen, denn im Wesentlichen dienen Apostel, Prophet und Lehrer im Wort. Der Dienst des Wortes Gottes hat also absoluten Vorrang über alle anderen Formen des Dienstes. Mit anderen Worten, die letztendliche Autorität liegt beim Wort Gottes und denen, die das Wort Gottes repräsentieren. Fassen wir zusammen. Apostel haben zwei Hauptfunktionen. Als erstes haben sie die Aufgabe, richtig geordnete Gemeinden zu gründen, und als zweites die Ordnung in bereits gegründeten Gemeinden wiederherzustellen oder zu bewahren. Titus 1,5 spricht von Gemeinden auf der Insel Kreta, die bereits gegründet worden waren, denen es jedoch an Ordnung fehlte, woraufhin Paulus Titus auftrug, dort durch die Ernennung von Ältesten Ordnung zu schaffen. In der Gesamtschau kann man sagen, dass der Dienst des Apostels die vier anderen Dienste mit einschließt. Im Rahmen seines Dienstes übt der Apostel auch den Dienst eines Propheten, den Dienst eines Evangelisten, den Dienst eines Hirten und den Dienst eines Lehrers aus. Abschließend möchte ich noch ein paar weitere Fakten festhalten. Paulus sagt in 1. Korinther 9,2: Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch für euch, die Gemeinde zu Korinth, denn das Siegel meines Apostelamtes seid ihr im Herrn. Die Gemeinde zu Korinth war das Siegel, die sichtbare Bestätigung vom apostolischen Dienst des Paulus. Warum? Weil sie der Beweis dafür waren, dass er tun konnte, was ein Apostel tun musste. Er konnte dorthin gehen, als das Evangelium noch nicht gepredigt worden war, die Menschen zum Heil in Christus führen, sie in Wasser taufen, sie im Heiligen Geist taufen, sie in der Ausübung der Geistesgaben anleiten, sie unter Ernennung von Ältesten und anderen Funktionen innerhalb der Ortsgemeinde fest unterbringen. Mit anderen Worten, er konnte sich um den ganzen Bau kümmern, vom Keller bis zum Dach. Die Fähigkeit, das zu tun, bestätigte ihn als Apostel. Deshalb war diese Gemeinde das Siegel seines Aposteldienstes. Wäre Paulus nur Evangelist gewesen, hätte er dorthin gehen und die Menschen zum Herrn führen können, aber es wäre noch ein anderer Dienst erforderlich gewesen, um die Aufgabe zu vollenden. Wäre er nur Lehrer gewesen, hätte er die Menschen nicht zum Herrn geführt, wäre aber vielleicht in der Lage gewesen, die Aufgabe zu vollenden. Doch als Apostel konnte er das Gesamtwerk vollbringen, vom Keller bis zum Dach. Diese Fähigkeit ist das Siegel des Aposteldienstes. In 2. Korinther 12,12 spricht Paulus schließlich über die Zeichen des Aposteldienstes. Lesen wir die Passage kurz. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten. Man könnte sagen, es gibt zwei Hauptbereiche, in denen ein Apostel seinen Dienst demonstrieren muss. Zunächst in puncto Charakter. Er muss ausharren, also beharrlich sein. Wenn andere aufgeben, hält der Apostel durch. Als alle anderen Paulus verließen, sagte er, Demos hat mich verlassen, niemand ist mehr bei mir, aber ich halte fest. Die erste Anforderung an einen Apostel ist charakterlicher Art. Der zweite Faktor sind Zeichen, Wunder und Machttaten. Sie sind Bestandteil und Zeichen des apostolischen Dienstes. Wir werden später, wenn es um die Gabe der Wunder geht, noch einmal darauf zurückkommen. Beachtet auch, dass es verschiedene Kategorien von Aposteln gibt. Das ist sehr wichtig. Paulus sagt in 2. Korinther 11,5, denn ich meine, dass ich den übergroßen Aposteln in nichts nachgestanden habe. Dieselbe Formulierung verwendet er in 2. Korinther 12,11. Denn ich habe in nichts den übergroßen Aposteln nachgestanden. Es gibt also Apostel, die groß sind, und Apostel, die übergroß sind. Es ist doch so, dass wir in Bezug auf dieses Thema immer denken, jeder Apostel, der nicht Petrus oder Paulus ist, ist ein Nichts. Das stimmt natürlich nicht. Genauso wie nicht jeder, der von Gott den Dienst des Evangelisten bekommen hat, mit der breiten Wirkung eines Billy Graham agieren muss. Dadurch wird sein Anspruch, ein von Gott eingesetzter Evangelist zu sein, nicht geschmälert. Zum Schluss noch zwei Aspekte. Paulus spricht in 2. Korinther 11, 13 bis 15 über bestimmte Leute, die in der Gemeinde zu Korinth als geistliche Funktionsträger aufgetreten sind und sagt, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Das ist ein sehr ernster Gesichtspunkt. Es können Leute kommen, die behaupten, sie wären Apostel, aber Christen verführen. Den Worten des Paulus zufolge sind sie keine Diener Christi, sondern Diener Satans. Sie sind nicht nur fehlgeleitet oder auf der schiefen Bahn, sondern sie sind im engeren Wortsinn Diener Satans. Das müssen die amerikanischen Christen in diesem Jahrzehnt lernen, oder sie werden sehr darunter leiden. Wir werden immer öfter solche Leute sehen, davon bin ich überzeugt. Die Tatsache, dass es falsche Apostel gibt, führt uns zu unserer Schlussbemerkung. Der Anspruch eines Apostels muss geprüft werden. In diesem Zusammenhang lobt Jesus in Offenbarung 2,2 die Gemeinde zu Ephesus. Ich lese seine Worte. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner erkannt. Es ist die Verantwortung jeder Ortsgemeinde und ihrer Leiter, alle Apostel oder selbsternannten Apostel, die zu ihnen kommen, zu prüfen. Man muss sich fragen, besteht ihr Dienst, die Prüfung? Wie sieht ihr Lebensstil aus? Und dann dürfen nur jene akzeptiert werden, die mit der Bibel übereinstimmen.